mit Vorananalyse tendenziöses Sendungsbewusstsein gepaart mit Halbwissen Deluxe Podcast über Medien, Internet, Gesellschaft, Kultur und Trash. Aber eben, wir sind jetzt hier mit der ersten Ausgabe beschäftigt und ich würde eigentlich relativ gern jetzt am Anfang, also für die, am Anfang jetzt mal so ein bisschen Podcasts im eigentlichen Sinn mal ein bisschen anschauen. Also respektive auch ein bisschen schauen, was es gibt, was, so ein bisschen, was man überhaupt unter einem Podcast versteht, dann so ein bisschen schauen, was deine Sicht also vom Radio her ist, etc. Also, ich würde gerne so ein bisschen mal die Einstieg, dann würde ich auch gerne so ein bisschen alternative Payment-Methoden anschauen, die ich jetzt auch bei mir eingebaut habe. Bin gespannt, ob das funktioniert, so ein bisschen Flatter und so Zeug. Und der Rest ergibt sich dann von alleine. Ist das gut so? Das ist perfekt. Okay. Ich finde beides. Ja, eben. Menschen, die gerne reden. Ja. Das ist ja lustig. Ich glaube, jetzt etwa seit einem Jahr oder so, lasse ich Podcasts. Am Anfang ist es einfach wirklich so gewesen, dass ich halt so ein die Radiogeschichten einfach abonniert habe. Also die Klassiker, wie irgendwie das Echo der Zeit, aber halt auch der Schawinski, so Roger gegen Roger, wo ich doch auch sehr gerne höre. Und das ist ja eigentlich so, wenn man jetzt irgendwie auf Schweizer Podcast-Bezeichnis geht, das kann man noch anschauen. Respektive in der Schweiz eingibt, bei iTunes und Podcasts, dann sieht man, dass eigentlich fast alle sind alles Radioverwertungen. Also fast alles zwei Verwertungspodcasts. Und es gibt wenige, wo jetzt so produziert werden, wie mit sich das versuchen. Ich bin dann aber irgendwie lustigerweise dann auch bin dann auch ein bisschen suchen. Ich habe herausgefunden, dass beim Arbeiten das noch durchaus noch amüsant ist oder noch gut ist, irgendwie so ein Podcast zu hören. Wenn man etwas schafft, wo man das Hirn nur so nur die Halbkapazität vom Hirn braucht, dann ist das wirklich noch eine gebige Geschichte, dass man im Hintergrund irgendwie Podcast hört. Und dort ist tatsächlich, finde ich, das fast noch angenehmer, dann eben einen Podcast zu haben, wo die Leute wirklich so ein bisschen auch eher so ein frei von der Leber redet, also wo das eben nicht so das klassische Radio-Ding ist, wo sehr durchgestylt ist, wo sehr gut vorbereitet ist, also wo du halt wirklich die Beiträge hast. Ich merke das, wenn ich zum Beispiel Digital Plus höre von DRS3, das ist so die Tech-Sendung. Das ist interessant, aber das ist nicht wirklich, das ist immer sehr kurz und das sind halt dann irgendwie dann auch so ein bisschen also die Interviews, die sie führen, dann auch im regulären Programm von Radio DRS. Und das ist, ja. Das, ja, dann musst du dich schon fragen, wer ist das Zielpublikum? Oder ich sage jetzt gerade Radioverwertung. Ich habe mal mit dem Webradio gearbeitet. Und durch das, dass es halt auch eigentlich vor allem ein Webradio war, macht das schon auch Sinn, dass man dann alles noch einmal als Podcast weitergeht und nachhören. Aber die Frage ist ja dann, wie, gerade im Bereich Radio hat man viele Leute, die fahren Auto, wo hört man Radio? Oder man ist im Geschäft, man muss vielleicht auch mal etwas schreiben und dann macht es überhaupt keinen Sinn, wenn jemand die ganze Zeit redet, oder? Und schreibt du mal einen guten Text, während jemand etwas redet, das ist einfach noch einmal viel schwieriger, oder? Hingegen reine Podcasts, so wie es jetzt du auch vorhast, die sind dann natürlich inhaltlich einfach auch viel intensiver. Man muss sich auch die Zeit nehmen, die zu hören. Und die Zeit die nimmst du dir auch viel bewusster, wie ein Radio, das einfach auch so ein bisschen passiv einfach laufen kann. Und so werden auch die Inhalte einfach ganz anders generiert. Das sind kurze, säcke Beiträge, die viel zu sagen haben. Und dann gerade möglichst bald wieder Musik, also Auflockerung oder Themawechsel. Wieder über Breaks, über Jingles und so weiter. Man macht ja auch permanent Eigenwerbung, oder? Versucht ja auch immer wieder auf die eigenen Sender irgendwie wieder zu verweisen, in einem gewissen Sinn. Weil es halt viel mehr ein passives Medium ist, wieder halt ein Podcast, also so in der Form, wie du vorhast, halt doch ein sehr aktiver Rezipient eigentlich voraussetzt, der aktiv zulassen, der sich auch die Gedanken macht. Und ich denke, das ist so ein die Frage, für wer macht man das? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich staune, also in dem einen Büro, wo ich arbeite, läuft ab und das ist so ein Gemeinschaftsbüro. Das sind irgendwie etwa bei 4 Firmen sind dort, auf verhältnismäßig engem Raum, aber es ist okay. Und bei meinem Büro dort läuft ab und zu Radio. Und ich habe mich das auch schon manchmal gefragt. Also die lassen dann mit ihr ins 3 oder das Radio Sunshine oder so. Und ich meine, die Texte, also die gesprochenen Beiträge, das ist dann auch zu wenig laut, das hörst du dann nicht. Das ist dann wie so ein bisschen so im Hintergrund, ein bisschen Gebrabbel und so. Also, und da frage ich mich dann tatsächlich, also ich meine, der entweder gar nicht oder wirklich nur Musik. Oder Musik und vielleicht dann irgendwie noch höchstens irgendwie die Nachrichten. Aber so, dass gerade irgendwie... Jockey-Beiträge? Ich frage mich auch ganz ehrlich zum Teil, wie denn ihr mit diesen Büros geschafft wird. Also wo dann nachher irgendwie den ganzen Tag Radio Sunshine läuft. Also ich meine, man muss im Büro muss man ja telefonieren, man muss sich konzentrieren, man muss schreiben. Und das ist, scheint aber ja eigentlich, ist, also das hat mir ja ein bisschen den Eindruck, ist ja so... Grundklientel für gerade so die Radios. Also gerade jetzt, wenn man jetzt so die Privaten nimmt, aber auch die sind eigentlich Leute, die in einem Büro am Arbeiten sind. Also Mediatur und dann auch so die Spiele, die dann nachher ins Büro miteinander so irgendwie so Rätsel löst. Und, oder ja. Irgendwie, ich weiß doch auch nicht, so dass irgendwie. Also, das ist wirklich alles so aus sehr, das ist so ganz weit hinter mir irgendwie noch abgespeichert, weil ich seit Ewigkeiten im Sättig Radio höre. Oder nur jetzt gezwungenermassen. Dann irgendwie so, ja, wie machen wir es jetzt im Büro, wenn es so heiß ist für uns, was haben die für Tipps und so. Und ich frage mich manchmal tatsächlich, ich meine, wie schaffen die Leute überhaupt, dass die irgendwie den ganzen Tag irgendwie so eine Radio im Hintergrund können haben. Also, das ist mir ein bisschen schleierhaft. Also, und ich glaube, also, dort muss ich halt schon sagen, entweder höre ich wirklich Musik oder gar nichts, wenn ich mich konzentrieren muss, etwas machen muss. Wenn das nicht der Fall ist, dann höre ich dann wirklich lieber wirklich gesprochene Beiträge, die dann halt auch ein Weile gehen, also die dann auch länger gehen als irgendwie nur 10 Minuten und die irgendwie auch ein bisschen Tiefe haben, auch ein bisschen Persönlichkeit haben. Ja. Also, und dort, das ist zum Beispiel ganz lustig, ich habe... SF2 hat jetzt ja so eine neue, jetzt tun sie ja glaub nicht mehr, jetzt tun sie ja keine Serie mehr zeigen am Vorabend, also die sich das nicht mehr können leisten oder so, und bringen, unter anderem zeigen sie auch den Fokus von DS3 als gefilmte Version, die Gesprächsversion. Jetzt ist doch schon bei der Nacht. Ja, genau, das ist Barbara. Meine Güte, ich habe mir das. Ist das Nachtwache? Wie heißt die Nachtwache? Ist Nachtwache? Dreifach total. Ah, ehrlich, Dreifach? Mhm. Ah, ja, also ich weiss gar nicht, ob es jetzt ein Auftrag, wie der Auftrag ist. Ich bin auch wahnsinnig erstaunt, so ein kleines lokales Alternativradio tatsächlich irgendwie Moderatoren auftreiben kann. Wo das ehrenamtlich machen, der Nachtwache. Nein, sie kommen kein Geld über. Es geht natürlich im Bereich ehrenamtlich, da ist es ausgezahlt, oder? Vielleicht noch ein Gipfel dazu. Sie haben einen Stundenansatz, das weiss ich. Der ist irgendwie, aber das ist wirklich, das sind nur die reinen Sendestunden. Das heisst, wenn du eine Sendung machst, wo du 2 Stunden gehst, wirst du für 2 Stunden bezahlt. Und die ganze Vorbereitung... Was ich aber erzählen wollte, war, dass ich mich so gnadenlos aufgeregt habe. Es war ein Gespräch mit der Melanie Wieniger. Bei der Melanie Wieniger macht es ja durchaus einen Sinn, dass man sie vielleicht auch noch sieht. Aber da ist es irgendwie um ihre wilde Teenager-Zeit gegangen, wo sie natürlich dann einmal gekifft hat und so. Melanie Wieniger ist ja auch offen genug, um zu sagen, ja klar, logisch, also, das ist auch, das macht sie auch sympathisch. Dann aber irgendwie ist es natürlich darum gegangen, ja nein, das macht man natürlich jetzt nicht mehr und so, man ist jetzt auch schon über 30, bla bla. Und dann kommt wirklich die dümmste Frage von allen Fragen, die der Moderator noch stellen kann. Ja, die sitzen sich ja sogar, so gezwungenermassen, das finde ich ja so geil. Die haben ja dort irgendwie das mal angefangen, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir wollen so ein bisschen wegkommen von dem Du-Radio, wir sind alles, das ist ja, ja. Und die Seite sich dort, ja, egal wer dort ist, also da kann wirklich irgendwie, zum Beispiel, mag mich erinnern, der Schweizer Snowboarder, der Russ, egal, sogar, und der ist irgendwie 20, sogar so jemand wird gesiezt, also da kann man sich dann auch die Frage haben, mehr oder weniger ist auch gesiezt worden. Und der fragt er doch tatsächlich, ja, und was ist denn jetzt ihre Droge? Ich dachte, Mama, wie blöd muss man sein, um so eine dumme Frage zu stellen? Also, nein, wirklich, also, Entschuldigung, da muss ich ehrlich sagen, das sind Sachen, und das ist aber für mich so das klassische Radioteil, man hat irgendwie 3/4 Stunde Zeit, dann wird irgendwie so, gerade wenn sie so Gäste sind, dann wird irgendwie so ein bisschen das Leben so ein bisschen angeschaut. Ja, eben, wie bist du, also wie ist denn das gewesen, wo du dort... Bist du eine Schauspielerin? Ja, und wie ist das gewesen als Miss Schweiz? Und jetzt hast du da noch ein Kind und was hast du... Also, und das ist, ach Gott, das ist wirklich... Und darum muss ich sagen, bin ich dann auch tatsächlich... Finde ich die Art, wie jetzt gerade so die deutsche Podcasts sind, wie die freie deutsche Podcasts sind, nenne ich das jetzt einmal, wo entweder so Gesprächsrunden stattfinden zu einem bestimmten Thema, aber wo auch Interviews stattfinden, wo man sich aber Zeit lässt, also wo das dann halt auch wirklich ein bisschen länger kann gehen und wo tatsächlich auch irgendwo ein Gespräch stattfindet zwischen zwei gleichberechtigten Menschen, also der eine hat ein bisschen mehr Ahnung vom Thema als der andere und der fragt dann halt ein bisschen, oder eben, da wird anhand von einem Gespräch irgendwie versucht man irgendwie einen Mensch vielleicht auch zu porträtieren. Also, ja, es sind wie keine... Was eben im Radio typisch ist, es ist ja so, zwar rein akustisch, aber jetzt versucht man das auch noch mehr zu filmen, aber eigentlich hat es ja also wie interne Regeln auch, wie tun wir denn überhaupt miteinander reden, oder? Das würde niemand im normalen Alltag finden, ja, ist es heute schön oder wie ist das Wetter, also so redet man dann normal miteinander, ist morgen schön. Und im Radio ist es gerade so, ja, und wir schalten über zum Peter. Peter, der Peter erzählt uns, ob wir im Mund vier Abendbierchen können, verrossen trinken. Peter, und dann geht es über zum Peter, sowieso, oder? Ja. Und der Peter wird dann sagen, ob man es kann draussen trinken oder halt nicht draussen trinken. Man ist total fröhlich, immer so fresh von der Leber weg, oder? Alle sind gut getroffen und irgendwie ist das auch gar nicht natürlich. Kein Mensch redet so miteinander, oder? Eigentlich niemand. Ja, das niemand. Kommt dann auch dazu. Ja. Ja, das ist dann immer so gestellt so und bemüht und auf Pointen aus. Und das also ich würde jetzt auch nie hier sagen, ich sitze übrigens mit dem Tobi Bünter hier am Tisch. Wir haben uns gar nicht vorgestellt. Genau, der Tobi Bünter sitzt hier vis-à-vis von mir. Genau, und Laura vis-à-vis von mir. Ja, und ich sitze jetzt am Tisch, wo auch der Tobi regelmässig tut. Weihnachten feiern. Zum Beispiel, ja. Und das ist so typisch Radio. Ich sitze hier am Tisch mit der Melanie Winiger und da sitzt auch Alex, ihr Kind, und sie tun zusammen hier essen. Ja. Dass man sich vorstellen kann, was macht man an einem Tisch. Also es macht sogar keinen Sinn für einen Hörer, als sie sitzen am Tisch, wo die Melanie dort essen. Oh mein Gott. Was ich mich einfach tatsächlich ernsthaft wirklich frage, ist das jetzt, das ist halt so die Frage vom Huhn und vom Ei, sie hat wirklich das Publikum, will das Publikum das? Also wenn die das wirklich so eine Art, eben jetzt gerade im Radio, oder haben die Radioleute das Gefühl, dass die Leute das so wollen? Also, und was ich, also jetzt vielleicht wieder, das können wir jetzt mal so im Raum stehen lassen, was ich nur so erstaunlich finde, ist jetzt auch gerade, was die ganzen Podcasts anbelangt, ist, auf die einen Seite, finde ich das toll, dass die Radiosender auch ihre Zeug wirklich als Podcast, weil da kannst du echt sagen, ich höre zum Beispiel ja nie Radio 1, der Sender von Schawinski, aber ich habe zwei von seinen Podcasts abonniert, die ich wöchentlich höre, das ist seine Talkshow und das ist das Roger gegen Roger, finde ich total amüsant und interessant, und das finde ich auch cool. Nur das andere, was ich ein bisschen staune, ist, dass man nicht die Zweitverwertung auch noch ein bisschen aufmotzt, also, dass man auch vielleicht irgendwie sagt, okay, wir haben ja da kann man auch noch ein bisschen mehr machen, oder da kann man für ein interessiertes Publikum vielleicht auch noch etwas machen, was noch ein bisschen länger geht. Also, das ist, da staune ich ein bisschen, dass man einfach sagt, okay, wir machen irgendwie, wir haben das Radioformat, wir haben die Sendungen und wir stellen die dann einfach nachher online, dass man das nachher eben als Podcast kann. Ja, das ist ja der einfachste Weg, oder? Ich denke, da wird es sicher auch noch wirklich Potenzial mit vielleicht auch, ja, ich sage, es wird wahrscheinlich dann einfach sehr einfach anfangen, mit vielleicht irgendwie Gewinnspielen, wenn man den Podcast noch hört, irgendwie, was hat er dort und dort, oder keine Ahnung, oder dass man irgendwie so langsam würde aufbauen. Es stimmt schon. Die Frage ist natürlich halt auch, wer ist jetzt wieder das Zielpublikum, oder? Also sind das jetzt Leute wie du, die einfach quasi sein eigenes Programm zusammenstellen? Und ich meine, das ist sicher noch ein interessanter Aspekt, den wir ansprechen können, weil Radio Wien, das heutige Fernsehen, ist ja einfach mal sehr vorgegeben. Oder sind das Leute, die einfach wirklich knallhart delegieren, sagen, ich nehme von dem Sender, nehme ich das Genre oder diese Sendung und in einem anderen Sender interessiert mich ein anderes Sendungsfass und tun das selber zusammenstellen? Oder sind das Leute, die irgendwie Beiträge, eben weil sie gerade im Auto gesessen sind und irgendwie müssen aussteigen, einen Beitrag angelost haben und dann gerne möchten fertig hören und jetzt so die Möglichkeit haben? Und da macht es natürlich irgendwie schon Sinn, wenn man irgendwie gleich das Original auch noch beibehält, weil man es auch schätzt aufgrund von der Länge oder ich möchte jetzt das nicht jemandem zeigen, weil ich das gehört habe. Die Frage ist natürlich schon, ich denke, da kann man natürlich auch, ich sage jetzt auch wieder Kapital rausschlagen, oder wenn man irgendwie etwas Spezielles macht in der Webversion. Man will irgendwie die Leute auch ein bisschen animieren, dass man dann auf die Homepage geht, dass man dort einfach es Mühe mehr bringt als das, was man vom Radio hat. Es muss irgendwo einen Mehrwert generieren. Nein, das ist definitiv. Und das andere ist halt schon, also ich glaube, im Moment haben wir natürlich schon noch so eine, ich bin auch eine Generation, die mit Fernsehen aufgewachsen ist, wo du einfach ein vorgegebenes Sender hast. Ich meine, ich bin tatsächlich sogar noch unser erstes Fernsehen, das wir hatten, hat man sogar nicht mal eine Fernbedienung gehabt, da haben wir am Fernsehen vorher selber müssen, 1, 2, 3, weiß nicht, wie viele Sender es hatte. Das Modell gibt es ja heute. Und ich staune tatsächlich, also, nein, anders formuliert, ich kann auf die eine Seite verstehen, dass wir heute noch so eine Generation haben, irgendwie auch von unseren Eltern, wo das völlig ganz klar ist, dass man einfach der Fernseher funktioniert so, du schaltest ihn ein, du hast eine bestimmte Anzahl Sender, du switchst und bleibst irgendwo hängen, was du irgendwie interessant findest. Oder du hast auch tatsächlich, das gibt es auch, also Leute, die wirklich einfach, die haben ihre Sender und das wird dann geschaut irgendwie, also vom Morgen bis am Abend oder den ganzen Abend lang. Ich glaube halt aber, dass wirklich inzwischen dass es technische Möglichkeiten gibt, wo du dir halt wirklich kannst das alles selber irgendwo zusammenstellen. Also ich bin inzwischen wirklich, ich mache das auch noch ab und zu, also das klassische Fernsehen schauen. Aber ich merke, wie das bei mir immer weniger relevant wird, also wo man wirklich viel mehr sich eben irgendwie ein Programm zusammenstellt. Und für das gibt es ja auch schöne Apps, also gerade wenn man halt irgendwie ein iPhone hat oder sonst irgendwie so ein Mobile-Device. Man mag mir übrigens verzeihen, wenn ich da immer vom iPhone rede, ich bin halt ein Mac user seit bald 15 Jahren. Ist halt einfach ein Gerät, egal. Wo man sich halt wirklich, wo es schöne Apps gibt, wo man sich wirklich auch Sachen zusammenstellen kann. Gerade mit dem Podcast, also da kann man entweder sich irgendwie jetzt muss ich auch schnell schauen, wie heisst jetzt das schon wieder? Ja, zum Beispiel Instacast abladen, oder jetzt gibt es auch eine neue Podcast-App von Apple, die aber wirklich nicht so toll ist. Man kann das ja auch über iTunes machen, wo man wirklich kann sagen, okay, das interessiert mich, dann wird das irgendwie auch automatisch geladen, das hat auch seine Vor- und Nachteile. Bei Fernsehen, dort funktioniere ich mehr jetzt ein bisschen über YouTube, also wo ich wirklich so ein bisschen meine Channels habe. Das ist aber mehr weniger so aktualisiert. Also das ist halt wirklich, da hat man irgendwie so einen Channel mit, weiß auch nicht was für Sachen drin, und das schaut man, da kann man dann schauen, wenn man will. Also, ja. Oder auch Vimeo und so. Und ich staune aber, dass die Fernsehsender selber noch nicht gecheckt haben, dass sie eigentlich, oder vor allem Fernsehproduzenten, also jemand wie ein Stefan Raab zum Beispiel, der ja mehrere Formate produziert mit seiner Produktionsfirma, Raab-TV. Und dann verkauft er das ja ab ProSieben. Also es ist ja nicht so, dass ProSieben das produziert. Und ich staune, dass zum Beispiel so jemand nicht sagt, hey, weißt du was, dass man das zum Beispiel online vermarktet für eine gewisse Summe Geld. Ich sage jetzt mal irgendwie für 10€ im Monat kannst du alle die RAB-Formate haben. Das muss es halt dann auch noch geben, schöne Player, wo du dann nachher das auch wirklich wie mit Podcasts oder die verschiedenen Sachen eben kannst abonnieren. Und nachher, wenn es eine neue Ausgabe ist, dann ziehst du dir das rein, wenn du watchst, wo du watchst, das kannst du nachher entweder kannst du das auf dem iPhone, auf dem iPad oder kannst du das schauen oder du streamst es dir auf die Fernseher etc. Also ich glaube schon, es wird, dass das wird Zukunft sein. Also, dass du dir wirklich einfach, du tust dir dein eigenes Programm nach deinen Interessen noch zusammenstellen. Das hat seine Vorteile für den Konsument, dass du eigentlich... Ja, aber das hat seine Nachteile. Es hat seine... Also, ich denke, also spätestens mit dem Aufruf vom Internet hat man ja eigentlich festgestellt, ah, der Mensch an sich ist nicht ein passiver Rezipient, der würde da gerne aktiv selber suchen, selber schauen. Die Frage ist ja dann eher, was ist denn überhaupt noch massenmedial? Was kann ich jetzt überhaupt an Wissen beim anderen voraussetzen? Vorher, was einfach Nachrichten gibt und eine Lokalzeitung und man ist davon ausgegangen in der Listseite. Ich kann auch von gewissen Ereignissen von Ausgaben mein Gegenüber kennt sie auch und ich kann jetzt einfach darüber reden. Wenn jetzt jeder alles nur noch nach seinen Interessen zusammenstellen kann, ist dann natürlich schon die Frage, was ist jetzt überhaupt noch massenmedial? Also im Sinne von, was kann ich überhaupt davon ausgehen? Weiss der andere auch als Thema? Ist als gemeinsames Wissen überhaupt vorhanden? Also ist immer, erschwert einem auch ein bisschen den Smalltalk, sage ich jetzt mal. Also muss man die Leute ja dann auch wirklich gut kennen und wissen, was haben die für Interessen, damit ich eine gemeinsame Basis von einem Gespräch schaffen kann. Was ist denn überhaupt noch massenmedial? Und ich meine, es ist eigentlich nur schon interessant, wenn ich auch noch die Zürich Zeitung anschaue, also jetzt der Wirtschaftsteil, da kann man sich eigentlich auch nur schon fragen, inwiefern ist überhaupt der noch massenmedial? Kann ich davon ausgehen, der andere weiss es auch, weil die meisten, die Zürich Zeitung lesen, behaupte ich jetzt mal, überspringe mal diesen Teil, aber so gerade lokal oder vielleicht eher in der Schweiz, nationale Nachrichten, kann ich jetzt mal ein bisschen voraussetzen, wenn Medien nachher ganz fehlen, inwiefern kann man überhaupt ein massenmediales Wissen überhaupt irgendwie produzieren? Ja, das ist, also das, ich merke das selber. Also ich meine, ich ziehe mir natürlich auch wirklich so ganz normale News-Plattformen rein und bin auch durchaus informiert, auch was Gossip anbelangt. Das ist aber auch wirklich, ich merke aber, dass das, gerade wenn man irgendwie auch jobmässig auch mit Leuten zu tun hat, wo jetzt vielleicht irgendwie, wo anders gepolt sind, wo andere Interessen haben, wo ein anderes Leben führen, wo andere Sachen wichtig sind, dann ist es eigentlich, das ist schon noch gut, wenn man irgendwie auch so ein bisschen die Sachen im Mittelpunkt. Das ist schon ganz lustig, mein Bruder zum Beispiel, der tatsächlich von sich sagt, dass er wirklich sehr bewusst, genau wegen dem, das Zeug irgendwie so 20 Minuten online einmal anschaut. Nicht wirklich, weil es ihn interessiert, sondern einfach, dass er irgendwie so ein bisschen eine Ahnung hat, von was an Basis die Leute reden, dass man ein bisschen noch mitreden kann. Und da geht es ja nicht darum, dass er irgendwie, dass er nicht mehr mangelt dem Selbstbewusstsein zu oder mit dem Bedürfnis irgendwie, dass man also, dabei sein will. Aber das hat auch gleich, also... Es schafft Basis. Es schafft eine gewisse Basis. Das beste Beispiel eigentlich für das ist immer noch, ist immer noch der Fußball. Also der Fußball ist das, Ereignis, gerade so eine EM, wo wir jetzt gehen, wo wirklich sehr grosse Bevölkerungsschichten noch A schauen und B, es funktioniert nur live. Es funktioniert tatsächlich nur live. Ich meine, nur ein super Fußball-Nerd zieht sich irgendwie ein Spiel nochmal sonst rein. Ja. Aber das muss wirklich live funktionieren. Es gibt ja, das geht ja schon so weit, dass Leute irgendwie ein Problem haben, dass wenn sie das irgendwie via Internet streamen, also ich habe das Problem nicht, aber also, und ich mache das. Aber dass man dort, ja, sogar noch mehr, also es kann bis zu einer halben Minute Verzögerung haben. Also, ich meine, wir haben da die Situation schon mal gehabt, dass wir gehört haben, wie irgendwie, also Penalty, und dann hört man jubeln. Die Frage ist dann einfach irgendwie, jubelt die jetzt, weil der Goalie den Ball gehabt hat, oder weil der Schütz, also der Spieler rein gemacht hat. Das weiss man dann eigentlich aber gleich nicht. Also, ja. Außer das ist, außer dem in der Schweiz spielt, also der kann man relativ wohl ausgehen. Oder man hat den Jubel also, schon lange beobachtet, genau, und man hört so, genau, ja, Spanien. Genau, also das heisst, wenn man via Internet Fußball schaut, die Fenster zumachen und ja, keine irgendwie nicht Twitter nicht offen haben, also wie sonst kann man irgendwie... Genau, Facebook, genau, wird auch dokumentiert. Genau. Jetzt habe ich aber total den Faden verloren. Wir sind im Massenmedial. Ja, genau. Also, und ich glaube, also das ist lustig, ich habe ja auch im... aber das hat schon eine Relevanz. Das hat eine Relevanz. Also ich sehe aber mein Problem an einem anderen Ort. Und zwar, dass eigentlich... Ich sehe mein Problem, dass zum Beispiel der Staat die Leute nicht mehr erreicht. Also das heisst, wenn du als öffentlich-rechtliches Fernsehen in Hintergrund gedrückt wirst Und du eigentlich deine Aufgabe von irgendwie Information und ich sage, also es kann weiter sind auch Aufklärung betrieben, gerade auch politisch oder so, wenn du dort die Leute nicht mehr erreichst, ich glaube, das wird halt tatsächlich zum Problem. Also, dass wirklich, dass es Leute gibt, wo man das einfach nicht mehr weiss, also, wo es früher noch viel mehr eben halt so war, dass man sich halt die Nachrichten halt wirklich reingezogen hat, also dass man an dem vorbeikommen ist. Oder Alternativen gegeben. Ja, genau. Und dort sehe ich schon, also dort sehe ich ein wirkliches Problem. Also das, es ist zwar aber auch gut auf der anderen Seite, dass es inzwischen eben auch, gerade jetzt auch, sei es Podcasts oder Blogs etc., wo du eben auch Leute hast, wo das auch noch aus einer anderen Perspektive anschaut und wo du nachher nicht mehr eben irgendwie die Leitmedien hast, aber auch die staatlich subventionierten, wo dir sagen, immer wieder Has läuft. Das hat so seine Vor- und Nachteile. Also das andere ist aber tatsächlich, das ist etwas, ich habe ja so ein bisschen für die Fernsehindustrie geschafft, das tönt so, aber ich habe doch schon einige Fernsehleute kennengelernt. Und dort ist es tatsächlich so, was die eigentlich suchen, für die ist das grosse Ding ist wirklich, die grosse Samstagabendshow zu haben oder die Show zu haben, wo die Leute wirklich dann auch darüber reden, also das Gemeinschaftserlebnis, also wo man nachher am Montag ins Büro geht und sagt, hast du irgendwie Wetten, das gesehen? Und hast das ein, ja, oder all das Zeug, also und das ist eigentlich das, was die wollen, weil das ist irgendwie so das Grösste, was man kann erreichen kann, wenn man es wirklich schafft, etwas zu machen, wo, oder irgendwie so der Voice, oder etc. Also, aber ich sage, das ist massenmedial. Oder? Ich meine, massenmedial als Wissen, sage ich jetzt rein als Inhalt, ist ja eigentlich definiert darüber, die Masse weiss es. Mhm. Und wenn's, eben, darum ist eigentlich schon eine interessante Frage. Ich meine, klar, der Fernseher wird jetzt einfach mal per Definition hat Potenzial als Massenmedium, oder? Aber die Inhalte sind ja nicht primär massenmedial, oder? Also, ich sage jetzt, die Nachricht, das hat vielleicht noch am mindesten massenmedialen Inhalt, aber irgendwie, wenn es in einem Morgen um 3 so Schulfernsehen kommt, oder? Wo es jetzt, ich frage mich, um das Thema Geburt geht, das ist nicht massenmedial, das erreicht nicht die Masse, das erreicht einen kleinen Teil. Und von dem kann man auch nicht davon ausgehen, dass man am Montag mal im Büro darüber redet. Hingegen ein Spektakel, eben, wo ja Wetten, das sehr lange hergekriegt hat, das ist es. Ereignisse, das Medienereignis, wo man darüber geredet hat und nach wie vor auch noch Potenzial hat, um darüber zu reden. Ja, jetzt eben, ich meine, das andere, das ist ja so der Vor- und der Nachteil irgendwie auch vom Web. Also, dass man ja, was man immer hört von kritischen Leuten, ist irgendwie, du weisst im Prinzip besser Bescheid irgendwie über das Leben vom XY, wo in London lebt, als über das Leben von deinem Nachbarn. Also von deinen Nachbarn. Was jetzt mich betrifft, muss ich das mit Ja beantworten. Das ist tatsächlich so. Ich habe meine Nachbarn von nebenan, weiss auch nicht, 2-3 Mal gesehen. Mhm. Ich habe mal Heu gesagt und mich schnell vorgestellt, seitdem habe ich nicht mehr mit denen geredet. Wer da oben wohnt, ich weiss es nicht einmal genau. Die gute Frau wohnt seit etwa 3 Jahren da. Ich weiss nicht, ich bin nicht ganz 100% sicher, wer das ist. Weil wenn man ja im Stegenhaus jemanden über den Weg läuft, muss das nicht zwingen, das kann ja irgendetwas sein. Also, und das ist tatsächlich, das kann man als das wird ja so von kritische Stimmen. Ja, als etwas sehr Negatives angeschaut. Ich weiss es nicht. Das ist, ich sehe aber halt auch einen riesen Vorteil, dass man eben plötzlich irgendwie auch merkt, Leute, die sich in einer Nische sich bewegen, sich mit sehr speziellen Themen auseinandersetzen. Da gibt es ja tonnenweise Sachen. Also das kann von Leuten, die Musik machen, die sehr speziell ist, bis zu irgendwie Leuten, die irgendwie oder komische Sachen sammeln. Irgendwie. Und plötzlich hast du irgendwie dort, hast du eine Plattform, wo du dich mit Gleichgesinnten kannst austauschen. Also, und wo so Leute plötzlich merken, hey, also jetzt wirklich ein doof. Also, das ist übrigens, was wir da machen, ist, dass ich irgendwie so ein bisschen Internet für Anfänger irgendwie rezipiere. Aber eben, wo du plötzlich, hey, du hast da Leute und kannst mit denen austauschen. Und ich glaube schon, jetzt hat ein Podcast, das ist schon auch ein Nischending. Also, da musst natürlich da schon, dass man sich irgendwie, sich das antut, irgendwie eine Sendung zu hören, wo wir mit 2, 3 oder 4 Leuten über ein bestimmtes Thema reden, und zwar über irgendwie 2, 3 oder sogar 4 Stunden. Also, ich meine, wirklich die aktuellste Ausgabe von Mobile Max, die geht 4,5 Stunden. Also, und da musst du natürlich schon irgendwo auch recht verbissen, musst dich auch recht verbissen für ein Thema interessieren, aber plötzlich dann hast du bist so, du fühlst dich eigentlich so aufgehoben dann, auch in dieser Welt, und obwohl du dich irgendwo zu Berlin hockst oder so, du gehörst irgendwo dazu, du kannst auch irgendwie teilnehmen an dem, also du kannst dich einbringen in Foren oder auf Twitter etc. Und das ist schon noch cool. Was ich aber es ist schon noch das Problem, ich sage jetzt schon gerade beim Podcast, kannst du dich gleich noch wie weniger einbringen. Also wenn ich jetzt sage, einfach mal, keine Ahnung, ich habe einen 20-Minuten Artikel und ich lese den und ich habe eine Meinung darüber. Was auch immer. Also jetzt gerade so als aktuelles Beispiel ist jetzt gerade so ein Artikel drin gestanden über irgendwie Faulheit der Menschen in der westlichen Hemisphäre, dass die gleich viele Leute töten, wie dass Leute pro Jahr am Rauchen sterben. Also quasi den Menschen verfaulen. Und dann kann man das irgendwie lesen und man denkt sich dann auch irgendetwas dabei. Der Vorteil daran ist jetzt natürlich, oder ich sage jetzt gerade so 20 Minuten online, der Artikel ist irgendwie auf 10 Minuten online gewesen und das hat schon 97 Kommentare. Oder? Du kannst dich gerade viel mehr einbringen gerade und gerade deine Meinung sagen. Und die Kommentare, das sind ja zum Teil gewaltige. Es ist ja eine Diskussion, die vielleicht einen ersten Kommentar mal ausgelöst hat. Und ja, das ist beim Podcast, sehe ich da schon auch noch ein bisschen das Problem, dass es wirkt zwar ein bisschen näher und man hört 2, 3, 4 Leute miteinander reden, so ein bisschen talkmässig, aber doch als Zuhörer, willst du doch dem auch etwas sagen? Du kannst dich dann gleich nicht so einbringen. Du kannst dich erst, wenn er schon durch ist, kann man irgendwie vielleicht hat man die Möglichkeit, auf dieser Seite noch etwas zu posten. Oder man kann über Twitter oder so eine Diskussion entstehen. Aber zum Ereignis-Zeitpunkt kannst du nichts sagen. Ja, gut, aber das stimmt ja so schon nicht ganz. Also, das stimmt ja so schon nicht ganz, weil ich meine, der Artikel, da wird ja auch irgendjemand beschreibt und dann wird nachher irgendwie online gestellt und nachher wird gesagt, okay, da ist der Artikel, man kann einen Kommentar hinterlassen, machen. Und das sind natürlich die Kommentare, das ist natürlich, das kann aber auch nicht so sein, da wird in der ersten Stunde irgendwie, wird das vielleicht irgendwie viel kommentiert, aber das kann ja nachher auch noch 3 Tage später, kann ja auch noch weiter kommentiert werden. So, beim Podcast ist ja das Gleiche, dass du ich sage jetzt mal jetzt in dem Fall, so wie das im Moment jetzt bei uns ist, oder bei mir ist, ob dann irgendwann auch noch live gestreamt wird, das ist dann noch eine andere Geschichte. Ich bin schon mal froh, dass jetzt die ganze Geschichte auch, dass das läuft und dass man auf iTunes kann abonnieren kann. Und ich bin ja schon recht stolz, dass ich den Feed irgendwie auch einstellen kann. Ist übrigens für alle, die zulassen, nicht so schwierig. Also, da muss man sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Ja, und so eine kleine Ahnung haben von WordPress, was eine gute Blog-Software ist, um eine Webseite zu machen. Hast du mit WordPress gemacht? Ja, ich habe halt schon relativ viele Webseiten mit WordPress gemacht und ich bin relativ zufrieden damit. Es ist halt wirklich das CMS, das sehr wahrscheinlich die grösste Verbreitung hat. Dementsprechend gibt es halt extrem viele Plugins für alles. Also eben auch jetzt über Podcasts, also, und das ist sogar also sehr viel auch gratis Sachen, obwohl ich halt jetzt schon Sachen gekauft. Also, und das funktioniert halt wirklich gut. Also klar, ich habe jedes Mal irgendwie ein kleines Derby gibt es immer. Also gerade wenn man so ein bisschen mit Datenbanken muss hantieren, das ist nicht immer nur lustig. Also ist natürlich das mal auch wieder irgendwie. Ich bin natürlich auch jemand, der ich mache dann einfach mal. Das Gefühl, ja, es geht schon. Und dann plötzlich merke ich, scheiße, ich hätte irgendwie das und wie ist jetzt das. Und jetzt geht es gleich nicht mehr. Ich kann mir jetzt die Seite nicht mehr aufrufen. Aber schlussendlich hat es noch immer geklappt. Nein, das ist wirklich relativ. Also, wenn man jetzt wirklich sagen, ich will jetzt einen Podcast machen, dann muss man nicht. Also, mal ist es eigentlich fast zwingend, dass man irgendwie eine Webseite hat. Macht das Sinn eigentlich? Ja, muss, ja. Ja, muss. Und dort funktioniert das wirklich relativ. Also, es ist wirklich relativ banal schlussendlich, wenn man sich ein bisschen reingeschafft hat. Denn man muss natürlich mal etwas aufnehmen, wie wir jetzt das hier machen, wie ich das im Vorfeld so mit dieser kurzen Einführung mal gemacht habe. Dann muss man das Ganze irgendwo hosten. Also es ist ja nicht so, dass man ein Audio-File zu Apple schickt und das ist nachher irgendwie auf dem iTunes-Server irgendwie gehostet und von dort wird das abgerufen. Das ist ja nicht so. Also weißt, wenn man jetzt irgendwie ins iTunes-Verzeichnis geht, sondern es funktioniert so, dass man das irgendwo entweder selber hostet oder so, wie ich es jetzt gemacht habe, bei archive.org. Also das ist wirklich, das ist ein Portal, ein amerikanisches, wo es gibt Audio, Text, Video, ich weiß gar nicht, also alles, Bücher gibt es auch noch. Und das ist eigentlich so ein Projekt, wo wirklich möglichst viel Online-Inhalt archivieren. Die müssen riesige Serverfarmen haben. Ich habe meine ersten Videos, die ich gemacht habe, im Jahr 2005 oder so, wo es glaube ich auch YouTube oder so, jetzt YouTube 2005 schon gegeben. 2006? Nein, ist es gar nicht. Also, nein, das war früher, 2002, 2003 oder so. Ja, das könnte man eigentlich noch. Ja, nein, schauen wir jetzt noch. Kann man sonst die Show Notes schreiben, wo man das sieht. Nein, habe ich meine Sachen auch aufgeladen. Also, das war auch eine meiner grössten Ressourcen, um Open Source Clips zu finden, die ich da gebraucht habe, den Remix da, zum Visuals machen, etc. Ich habe die Seite sieht immer noch genau gleich aus, ist nicht so schön gemacht, muss man ehrlich, also. Aber es ist auch eine Wayback Machine, könnte man vielleicht noch können. Das ist, im Prinzip tun die auch Webseiten sammeln, also archivieren. Da kann man übrigens Leute recht verschrecken, wenn man Leute, die mal eine Webseite hatten, die aber schon lange wieder offline ist. Dann geht man auf Archive, also archive.org ist die Adresse. Dann hat es ein kleines Feld auf der Startseite, das heisst Wayback Machine, und dann kannst du dort eine Internetadresse eingeben. Dann wird er nachher, das ist wirklich noch cool, dann wird er wirklich angezeigt über die Jahre, also wo die Seite aktiv war, sogar mit Veränderungen. Also pro Jahr hast du dann nachher, also wir können das, wenn wir es schnell anschauen, ja. Wir schauen doch das schnell an, also das heisst, und jetzt können wir hier zum Beispiel eingeben, das wird ziemlich nicht viel hinhauen, weil das eine Flash-Seite war, aber kimandjim.ch. Ja. Und dann kann man sagen, take me back. Wenn das jetzt würde gehen. Also, und jetzt sieht man da, im 2003 ist die erstmalig aufgeschaltet, 2000 bis 2007 haben sie sie irgendwie archiviert, aber es hat es eigentlich noch länger gegeben. Und jetzt, nimmt es Wunder, ich habe die Ansicht noch nie gesehen. Jetzt gehe ich da auf 2003, was sagen. Ah, da sieht man sogar, 23. September. Das ist ja geil. Das und ist jetzt die neue Form von einer Zeitmaschine. Aber, ja, das ist jetzt sehr wahrscheinlich eben genau. Aber tatsächlich, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Das ist meine erste Webseite, die ich gemacht habe. Eine Flash-Webseite. Dann hört man es im Hintergrund. Wo man noch das Gefühl hatte, das sei cool, wenn da gerade irgendwie sich Zeug bewegt und wenn gerade Sound läuft. Also das ist also nicht mal Web 1.0, das ist irgendwie Web irgendwie, ja, 0.5 oder so. Da kann man schöne Buttons habe ich da gemacht. Also mit Side of the Week, das war auch ganz wichtig noch zu dieser Zeit. Also eben 2003, Google ist dort aufgekommen und das da hat man natürlich gewusst, aber man muss irgendwie Links haben. Baby Hans, Side of the Week, das kann man jetzt sogar. Hallo, guck mal, der ist aber gestorben. Ja. Ah, nein, das ist ein Hund. Das ist ein, when Hans died in April, every special part of me died with him. Margie Schnibbel, genau. Hans Schnibbel, 1991 bis 2007. Das ist meine. Genau. Jetzt kann man da tatsächlich, sind Sie wundern, wie das da noch funktioniert. Meine sind wahrscheinlich nicht. Wenn ich zwei Mal, das ist ja unglaublich. Hey. Das ist jetzt eine Zeitmaschine. Also, wenn, jetzt kann man da schauen, zum Beispiel kommerziell. Also die Homepage gibt es gar nicht mehr. Nein, die gibt es nicht mehr. Nein. Ja. Gästebuch, also Download-Section. Kann man noch, Dank. Im imaginären Tobi kann man noch ein Gästebuch eintragen. Nein, das funktioniert nicht mehr. Das kannst du nicht abschicken. Nein, das kannst du sicher nicht abschicken. Wenn wir versuchen es. Wenn wir das probieren. Ja. Also, wie war das? Das Gästebuch. Das Gästebuch? Das müsste wir doch jetzt. Schnell. schnell einen Eintrag machen und schauen, ob das noch funktioniert. Das geht ziemlich sicher nicht. Ja, nein, die Welt, das ist ja auch. Also, das ist ja, die tun das ja selber hosten. Also, und das du ist ja, deine Podcasts wirst du heute auch über. Die tue ich jetzt auch auf archive.org sind die verfügbar. Das ist, also, das ist sozusagen jetzt mein Hosting. Also, ist halt einfach gäbig, weil dort kannst du davon ausgehen, das wird ewig und drei Tage noch rum sein. Wenn man es selber hostet, sind übrigens auch ein Problem, das ich inzwischen merke, wo ich passiere. Gerade Leute, die selber Webseiten machen und selber mit Domains haben. Dass es ich habe im Moment tatsächlich das Problem, dass, dass es gewisse Sachen nicht mehr gibt. Also man tut zum Beispiel auch vielleicht eine Domain, die man hatte, braucht man nicht mehr, die Webseite braucht man nicht mehr. Man findet auch, ja, was soll ich jetzt da jedes Jahr irgendwie noch zahlen und das auf diesen Server irgendwie drauf, also nimmt man es irgendwie drauf. Also ich bin dann auch irgendwie ein bisschen fatalistisch und finde, ach Gott, eben, Archive tut es ja irgendwie archivieren. Muss ich ja nicht machen. Nur das Problem, das plötzlich auftaucht, ist, dass man plötzlich merkt, scheiße, ich habe doch mal irgendwie dort ein Login gemacht mit dieser E-Mail-Adresse. Aha, stimmt, und die E-Mail-Adresse gibt es nicht mehr, weil du hast eine Domain nicht mehr. No way. Also ich meine, es gibt zum Beispiel, ich habe zum Beispiel keine Ahnung, also ich habe im Moment wirklich das Problem, ich habe keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel in meinem MySpace-Account löschen soll. Weil ich glaube, ich habe das mit der E-Mail-Adresse gemacht, die ich nicht mehr habe. Wie willst du das machen? Ich glaube, der Sumi hat zum Beispiel auch das Problem. MySpace-Seite, wo man eigentlich findet, hey, nein, das wollte ich eigentlich nicht mehr. Das ist irgendwie ein Schnee von vorgestern. Hat aber die, weiss die E-Mail-Adresse nicht mehr, wo man sich registriert. Und man hat sie schon gar nicht mehr. Also, das ist wirklich tricky. Also, und darum sage ich, also, ich finde es wirklich, es ist, jetzt bei mir ist das die Entscheidung relativ schnell gefallen. Zum Glück ist mir das archive.org wieder in Sinn gekommen. Die Sachen, die drauf zu hosten, weil das ist, die Server sind gespiegelt, die sind gut versorgt. Und also nicht, dass die Server, die ich brauche, nicht auch gut wären, aber da habe ich einfach nicht das Problem, dass irgendwie aus Dummheit von meiner Seite ich irgendwie etwas lösche, vergesse irgendwie zum Beispiel die Rechnung bei Switch zahlen und plötzlich ist Mikroanalyse.net weg und ich kann irgendwie mein Zeug nicht mehr oder ich kann nicht mehr darauf zugreifen etc. Da kann alles passieren. Ich kann schon mal aus Versehen auch irgendwie komplett Datei aus Versehen gelöscht. Kann alles passieren. Genau. Und da ist man einfach auf der sicheren Seite. Das machen noch relativ viele Leute, also auch gerade im Podcast-Bereich. Also, ja. Und das ist, also das heisst eben, also wir sind dran gewesen, was so in der Workflow ist, um so etwas machen. Das heisst, man muss irgendwie, also man muss sicher können, dass irgendetwas aufnehmen, das ist klar. Dort gibt es natürlich verschiedenste Methoden, da kann man auch mit dem internen Mikrofon von einem Laptop irgendwie arbeiten. Wie gut das klingt, ist dann eine andere Frage. Denke ich jetzt da, Setup, das wir jetzt so haben, das ist sicher okay, das ist aber auch noch ausbaubar. Dann muss man das natürlich immer aufladen. Als MP3 oder als MP4, das ist jedem selber irgendwie überlassen. Und dann machen wir eine Webseite, wie es bei mir jetzt, oder man kann das in eine bestehende Webseite auch integrieren. Und ich habe jetzt ein Plugin gebraucht, ein Podcasting-Plugin, wo ich im Prinzip alle Informationen, die der Feed braucht, also wo zum Beispiel das iTunes braucht, wird alles dort angegeben. Also dort tue ich ein Bild aufladen, dort tue ich einstellen, also ein Text, der angezeigt wird, bis zu Copyright, alles Mögliche. Und am Schluss kommst du dort nachher eine Feed-Adresse rüber. Und diese Feed-Adresse, die tust du nachher, kannst du zu iTunes gehen, Podcast einreichen, dann gibst du dort die Feed-Adresse ein. Du kannst auch ganz kurz schon mal validieren, ob der Feed okay ist oder nicht. Dann sagst du mal, ist okay. Und dann wird von iTunes geprüft. Das ist jetzt hier wirklich relativ schnell gegangen. Innerhalb von 24 Stunden ist jetzt Mikroanalyse auch auf iTunes erhältlich. Und da ist es aber tatsächlich so, dass wirklich iTunes nur den Feed auslesen. Wenn ich dort, wenn ich dann noch eine neue Folge auflade, dann geht iTunes, das kann glaube ich zum Teil auch, Das ist im Moment auch zum Teil noch ein Problem, wie häufig dass der wirklich schauen, ob da etwas Neues rum ist oder nicht. Ich habe das Gefühl, das ist relativ schnell gegangen, mit Bildern irgendwie ersetzen und so. Aber, und der schaut halt iTunes ab und zu, ah, oh, hat Mikroanalyse wieder etwas Neues gemacht, da hat etwas Neues, da ist es rum. Und dann können die Leute das abladen. Oder man kann sie eben abonnieren. Also das heisst wirklich, es ist echt wirklich nicht so eine Geschichte. Also das schaffen wir, wenn wir ein bisschen schon ein bisschen mit einem Web zu tun haben und vielleicht schon mal eben eine Webseite gemacht hat, dann ist das nicht so eine Geschichte. Es braucht natürlich ein bisschen Arbeit, aber das Schöne ist ja, dass es sehr viele Leute gibt, die sich Mühe geben, dann auch irgendwie ein YouTube-Video zu machen. Wo einem erklärt, YouTube-Tutorials das ist wirklich, also inzwischen muss ich echt sagen, wenn ich irgendwo mit einer Software so nicht rauskomme, ich gehe eigentlich, der einfachste Weg ist via YouTube. Immer. Das ist sensationell, da muss ich ehrlich sagen. Also YouTube wird in meinen Augen sehr häufig ein bisschen degradiert. Ich auch langsam ein bisschen mehr. YouTube ist halt auch nicht so schön gemacht. Und es wird halt sehr stark mit irgendwie Katzenvideos in Verbindung gebracht und irgendwelchen Scheiß, wo Leute mit dem Numa, den Numa gehen oder so. Macht ist auch alles total okay. Nur auf YouTube findet man einfach alles. Also wie macht man einen Winkelhalbierend? Bin ich letztes Mal wieder in den Nöten gesehen. Kleine Brüder müssen helfen. In den klassischen. Mit einem Zirkel? Ich seit den letzten 15 Jahren nie mehr einen Zirkel in der Hand gehabt und denke, wie in Gottes Namen konstruiere ich wieder einen Winkelhalbierend? Also, ich habe eigentlich noch gestunken, weil er wäre eigentlich total im Alter viel mehr mit Computer aufgewachsen und hat irgendwie noch technische Affinität, dass er nicht auf die Idee gekommen ist, weil er jetzt auch nicht gewusst, wie man das macht, dass er nicht auf die Idee gekommen ist, auf YouTube zu suchen. Weil für mich war das gerade der erste gewesen, auf YouTube. Ich würde mir gerade das Tutorial geben, dann mache ich einen Winkelhalbierend mit dem Zirkel. Und es ist dann so gesehen, dass es sind etwa 2 Millionen Tutorials gewesen. Dabei macht man einen Winkelhalbierend, die schön. Ich glaube, es ist tatsächlich so, also das ist auch also eine Erfahrung, die ich jetzt in letzter Zeit gemacht habe und ich mich ein bisschen mehr auch mit Social Networks etc. auseinandergesetzt habe. Es ist halt tatsächlich so, man muss sich mit dem Zeug auseinandersetzen. Also es ist einfach so ein bisschen die Haltung oder das Gefühl zu haben, dass sich alles so selbsterklärend, das ist alles irgendwie so einfach, das stimmt halt schlussendlich nicht. Wenn man wirklich, und jetzt brauche ich ein Wort, wo im Tech-Talk sehr stark überstrapaziert wird, wenn man eine gute Experience haben will, dann muss man sich halt auch ein bisschen mit dem Zeug auseinandersetzen. Also ich habe tatsächlich auch ein Twitter-Tutorial angeschaut auf YouTube, weil ich klar check, also kann man das Feld, wo man etwas reinschreiben kann, aber um das wirklich irgendwie zu checken, was macht Sinn, was macht nicht Sinn, was ist ein Retweet und so, und das muss man halt mal anschauen. Also, und das ist auch bei Sachen wie YouTube oder so. Also, es lohnt sich wirklich, sich dort zum Beispiel auch die Channels anzuschauen, die man sich machen kann, die man auch auf privat kann stellen. Also ich habe auch ein paar solche Channels gemacht, wo man nachher wirklich, wo man halt, da muss man halt mal sich ein bisschen, muss man halt anhocken und das mal ein bisschen, sich mit dem auseinandersetzen, muss halt auch ein bisschen rumsurfen, wo sind irgendwie die guten Sachen. Aber das lohnt sich halt wirklich. Ja, also, ich glaube, bei solchen Sachen ist doch vielfach, das Potenzial wäre viel mehr. Ja. Und ich sage jetzt auch, der Normalverbraucher nützt es halt so, wie er es dann auch wirklich irgendwie für sich als sinnvoll empfinden. Und die einfach auf Facebook schnell möchten ihre Ferienfotos aufladen. Das hat durchaus auch seine Berechtigung, oder? Dass es auch noch die anderen gibt, die eben halt nur Katzenvideos auf YouTube schauen und gar nicht wissen, was dort dann alles gibt. Auch gewisse Folgen, die man kann nachschauen kann, ganze Geschichten, Channels von anderen Leuten. Ja, irgendwie, das finde ich auch schön am Internet. Das ist so der Eigenbedarf, dass das irgendwie so fördert. Also, jeder kann machen, was für ihn gerade stimmt. Die Interessierten können einen Schritt weitergehen, die weniger Interessierten können nützen, so wie es für sie gerade passt, also das Minimum. Und das tut mir schon auch mal, wenn so etwas Neues kommt, dann alle sehen, wie wir eigentlich Potenzial jeweils schon noch schnell unterschätzen, was eigentlich noch möglich wäre. Ja. Aber viel brauchen, schöpft es ja auch nicht aus. Aber man muss ja nicht so sein. Ja, aber es ist irgendwie, was ich aber schon ein bisschen staunen ist, dass irgendwie auch ein bisschen zu wenig unternommen wird. Gerade, also zum Beispiel Facebook ist ja ein super Beispiel für das. Also, das ist ja eigentlich, ist das ja inzwischen ist ja fast eine Wissenschaft für sich selber. Also, was man eigentlich könnte ja, also, man könnte. Man könnte Third-Party-Applikationen installieren. Zum Beispiel, das habe ich jetzt noch nie gemacht, aber man könnte die ganzen. Man könnte sich aber auch einstellen, wem postet man jetzt was und eben die ganzen Privatsphäre-Einstellungen. Und also es ist ja wirklich, ich staune halt einfach, dass man nicht gecheckt hat. Und darum bin ich wirklich, bin ich überzeugt, Facebook wird untergehen in den nächsten 2-3 Jahren. Mache ich wirklich, weil sie haben es wirklich nicht geschafft, auch eine Usability irgendwie zu machen und eben eine Experience zu machen, die wirklich irgendwo auch wo einfach ist, wo auch sinnlich ist. Das ist wirklich. Nein, ich staune. Also Facebook wird von Monat zu Monat schwieriger. Es wird, also ja, und du hast auch wirklich mein Gefühl. Also, das Schlimme ist ja jedes Mal irgendwie, du hast ja dauernd. Man kommt ja immer Angst über, wenn man irgendetwas Neues und dann kommt irgendwie so, ja, watch jetzt das? Oder, yeah. oder was ich noch krass finde, man muss ja immer endklicken. Also, du musst ja eigentlich sagen, nein, ich will nicht, dass irgendwie im Namen von Facebook irgendwie Zeug von mir irgendwie gepostet wird. Nein, ich will das nicht. Also, und schon dort, also der Groove, wo Facebook irgendwo erzeugt, ist eigentlich der Groove. Und obwohl ich eigentlich den Mark Zuckerberg grundsätzlich eigentlich sogar sympathisch finde. Also, aber es ist wirklich der Groove, zuerst mal, ups, oh, Angst, oder? Also, so aufpassen. Ja, also, die Medien verbreiten das natürlich schon auch immer, oder? Die, ich sage jetzt auch gleich, die Datenschutzangst, die jetzt eigentlich auch da verbreitet ist. Ich meine, klar, man weiss mittlerweile auch, dass Facebook spielt mit den Daten von den Leuten, aber ich frage mich dann, inwiefern. Ich habe auch, es gibt jedes Mal einen Aufschrei von der ganzen Facebook-Community, so, oh, Facebook hat Datenschutzbestimmungen wieder geändert. Und dann muss ich einfach sagen, ja, der Bürstchen, pass auf, was drin postest. Also, da hat doch jeder ein Stück weit auch Eigenverantwortung. Und man kann doch nicht einfach nur immer die Facebook alles in die Nase reinschieben und sagen, oh, sie haben es wieder geändert. Und gleichzeitig tut man ihnen ein super Partyfoto aufladen. Vom letzten Samstag am Morgen um 4 Uhr. Also, die Ambivalenz verstehe ich dann fast weniger. Also, klar, es ist überhaupt nicht mehr benutzerfreundlich. Man kommt nicht mehr so schnell draus, wie vielleicht auch ganz am Anfang. Man muss ja eigentlich all seine Freunde in irgendwelche Gruppen klassifizieren, dass man jetzt sieht, so, wenn ich so gleich ein Partyfoto aufladen, dass all die, die in der Gruppe Arbeit und Arbeitswelt drin sind, das gleich nicht würden sehen. Es ist nicht mehr so einfach, aber handherum muss man sich dann halt einfach gleich fragen, ja, muss das Foto jetzt wirklich auf oder nicht? Und warum soll jetzt Facebook die Schuld sein, wenn da etwas rauskommt? Oder? Ich glaube, also was ich jetzt wirklich, also jetzt diese Woche gelesen habe, muss ich schon sagen, das ist so schwer problematisch, aber wenn das Facebook tatsächlich private Chats filtern und überwachen, dort hört es einfach auf. Direkt fertig also, sind sie ja anscheinend mit Pädophilie etc. Oder? Sie wollen natürlich, also was, eben, es wird ein bisschen gemutmaßt, wie gesagt, ja, Facebook will natürlich jetzt auch irgendwie für Kinder irgendwie sich öffnen, also das ist natürlich ein riesen Markt, also das ist ja wie auch bei den Banken, also man geht wieder davon aus, dort, wo du irgendwie das erste oder dort, wo du reingehst, also sei es eben jetzt irgendwie bei einer Bank oder jetzt vielleicht eben auch bei Facebook, dort bleibst du auch, oder? Also, das stimmt ja irgendwo auch. Also, ich würde gerne irgendwie von Facebook wegkommen, aber wenn halt niemand auf Google Plus ist, dann ist das uninteressant. Also, wenn ich dann nachher halt dort immer nur irgendwie die gleichen Leute sehe posten und auf meine Postings nichts passiert und ja, also ich probiere es jetzt ein bisschen. Also das Echo ist schon grösser bei Facebook. Ja, ja, das ist schon so. Also, aber eben, also ich meine, ich finde wirklich, dass private Chats überwachen, das geht einfach nicht. Also ich muss schon sagen, also sobald, ich finde, wenn ich dann öffentlich etwas mache, dann habe ich auch nicht so ein Problem damit. Aber wenn ich in einem privaten Chat, Das ist wie wenn die Post würde irgendwie Briefe irgendwie durchlesen. Also dort findest du auch, es gibt ja ein Briefgeheimnis und von dem gehst du auch aus. Also ich gehe auch davon aus, dass mein Telefonanbieter auch nicht meine SMS überwachen. Also Das ist ja auch so etwas. Es wird doch irgendwie das Swisscom oder das Sunrise nicht in Sinn kommen, in meine SMS zu machen. Oder zum Beispiel, dass irgendwie meine E-Mail-Provider jetzt irgendwie 6 GMX oder so, dass die nicht meine E-Mails lesen. Dass irgendjemand, dass man Zugang hat zu dem Zeug, dass das natürlich möglich ist und dass das irgendwie von Geheimdiensten oder so irgendwie gemacht wird. Ja, okay, gut. Also ich meine, ah ja. Aber dass mein Provider irgendwie, oder jetzt in dem Fall Facebook, das überwacht und aussieht, muss ich sagen, das geht nicht. Aber was, das Problem, das halt dahinter steckt, gerade jetzt irgendwie bei Facebook, ist ja eigentlich das, wer ist denn der Kunde von Facebook? Ja. Der Kunde von Facebook sind die Werber. Das sind die Kunden. Und das ist das Problem, das Facebook wirklich hat. Sie tun eigentlich alles für einen Werbekunden. Mhm. Machen. Und der User mehr. Schlüsselwörter, oder? Ich meine, wenn ich irgendwie dir schreibe, hey, Lust auf Pizza, du, der Tompi kommt gerade Pizza-Werbung, oder? Ja. Eigentlich macht das. Das ist ja nicht ganz so doof. Ich finde das bei Google ja auch nicht so schlecht. Also, das funktioniert, das macht ja irgendwo, bei gewissen Sachen macht das auch Sinn. Ich bin einfach bei einem sozialen Netzwerk, müsste eigentlich eben das soziale Netzwerk im Vordergrund stehen. Also die User, wo ich bin ja durchaus, ja, ich wäre ja durchaus im Seriös, ich wäre durchaus gewählt, für ein gutes soziales Netzwerk etwas zu zahlen. Ja, aber Tobi, da ist jetzt sehr schwierig, wer ist das? Jeder will alles, oder? Ich meine, alle sind auf Facebook, weil es ist gratis, es ist irgendwie überschaubar und sind sowieso... Ja, überschaubar, nicht gut. Also überschaubar für... Man hat ja das Gefühl, es ist überschaubar. Ja, man hat das Gefühl, es ist überschaubar. Und das vermittelt auf Facebook auch sehr schön. Oder? Man hat das Gefühl, man weiss es. Aber das Blöde daran ist ja dann, wie viele Leute würden nicht mehr auf Facebook gehen, wenn es plötzlich kostenpflichtig wäre. Aber die Schneide, die kannst du einfach nicht machen. Entweder musst du wahrscheinlich den Kompromiss eingehen, weil der Werbeerträg zahlt alles, zahlt das, was du jetzt kostet. Jede Dienstleistung kostet etwas. Ja, aber ich glaube wirklich, das wird der nächste Schritt sein zum Internet, zum Netz V3, dass es wirklich kostenpflichtige Dienste gibt, die aber das wirklich Sinn machen. Ja. Und das wären gute Dienste, weil das ist ja lange das Problem gewesen. Das Problem ist ja gewesen, und jetzt können wir gerade schön den Rang zu Bezahlungsmethoden machen. Es war schon lange das Problem, dass es eben schwierig war, irgendwie online halt zu zahlen. Und inzwischen ist das wirklich kein Argument mehr. Gut, es ist immer noch ein Argument, ich finde, es müsste immer auch noch einfacher sein. Aber ein Dienst wie PayPal zum Beispiel, über den kann man den streitbar, das ist ganz klar, also was irgendwie gerade an Gebühren und so anbelangt. Aber wenn man eine Kreditkarte hat, auf dem Netz, wo die Sachen kaufen, also die meisten Leute, also meine, ich staune übrigens auch, ich meine, wenn du ein iPhone hast, dann musst du, also oder auch bei Android wird das nicht anders sein, du musst ja eine Kreditkarte haben. Ich bin ja schon noch da die iTunes-Karte. Vielleicht ja, stimmt, viele, genau, wo, stimmt, ja. Wo über die tun, ja. Genau, stimmt, ja. Aber ich meine, das ist eine gute Alter, aber ich glaube eben, dass, gerade zum Beispiel PayPal, finde ich, ist wirklich eine gute Geschichte. Mhm. Also wenn du hinterlegst deine Kreditkarteninformationen bei einem Dienst, bei PayPal, gibt es sicher auch noch andere, aber das ist halt der grösste. Und wenn ich irgendwo etwas mit der Kreditkarte zahle, dann läuft das nachher alles über PayPal und die meine Informationen. Ich muss nicht bei jedem, wo ich irgendwo etwas online kaufe, muss ich meine Kreditkarteninformationen hinterlegen. Ja, also, und das macht wirklich Sinn. Das ist ja wirklich einfach geworden. Man sieht ja auch, das ist ja der Witz an der ganzen, auch bei der Musikindustrie. Meine, die Leute, die sind ja wirklich gewillt, an zu zahlen, sobald das ein Angebot wirklich gut ist und Sinn macht und funktioniert. Das geht ja um das Zeug, muss funktionieren. Und der Erfolg vom iTunes Store ist ja, das ist ja bezeichnend, also die Leute, die wollen ja zahlen. Und ich glaube halt schon, dass es wirklich in die Richtung wird gehen. Aber die Leute wollen ja eigentlich nur zahlen. Ich meine, der Punkt ist ja wie, meine Erfahrung war jetzt so ein bisschen eher, gerade so, dass man eigentlich nicht so gerne nur für virtuelle Inhalte zahlen, wo man dann irgendwie nur digital verfügbar hat. Also irgendwie, dass ich in den Laden reingehe und für meinen Gameboy ein Game posten und 60 Franken zahlen soll, das ist irgendwie klar. Mhm. Aber sobald dann irgendwie eine App 5 Franken soll kosten, die eigentlich fast das gleiche ist, dann finde ich es dann nicht mehr so klar. Dann möchte ich dann lieber die Gratis-Alternative. Ist das tatsächlich so? Ja, ich habe so einen Grund, es ist so ein bisschen und, Welt. Also, ich habe schon das Gefühl, der Groove ist so ein bisschen da, dass man schon bei 5 eine App, die 7 Franken kostet, schon denkt, oh, ist das teuer? Und kaufe ich mir für mein Nintendo DS Spiele für 70 Stutz, oder? Ja, du musst noch gar ein Bier trinken, also... Ja, also, weißt du... Oder ein Päckchen Zigaretten kaufen. Voilà, also, aber ich, für mein Nintendo DS Game ist das Gefühl, ich überlege zweimal, ob ich mir das Game kaufe für 70 Franken. Bei einer App, die 7 Stutz kostet, überlege ich mir das sogar dreimal, ob ich jetzt den kaufe oder nicht. Und ich habe so ein das Gefühl, auch der Erfolg von iTunes, es ist ja halt auch so... Es ist halt auch klar, du zahlst, aber es ist auch mit Abstand die einfachste Methode. Naja. Und ich glaube, man zahlt dann halt nicht, weil man fürs Gut bezahlen will, sondern für den Weg bezahlen, weil es ein einfacher Weg ist. Ja, nein, das ist ja ganz klar. Also, du zahlst ja immer. Also, aber wenn jetzt der Weg zum kostenlosen, zu dem Lied, sag ich jetzt mal, wo entweder Franken 50 kostet, bei iTunes ist es sehr einfach. Mhm. Und wäre jetzt der Weg gerade so einfach für die kostenlose Variante, warum sollte ich 1,50 Franken zahlen? Ja, das ist ja der Witz der ganzen Geschichte. Also, ich meine, das ist ja das Problem von diesen ganzen. Von der ganzen Piraterie. Also das Problem ist ja, dass es sehr lang einfacher war, an digitale Musik zu kommen, also wirklich also an Files. Gewisse Sachen waren wirklich einfacher, dass mit BitTorrent oder irgendwie auf russischen Servern, oder weiss ich nicht was, via Foren zahlen, als sie eben legal in einem Store zu kaufen. Und das hat sich jetzt natürlich auch geändert. Logisch gibt es immer noch die Leute, die diesen Groove haben, irgendwie, ich kann da irgendwie alles irgendwie gratis kommen. Das wird es auch immer geben. Oder der Witz ist ja dass die Leute, die würden das ja aber ja auch nicht kaufen. Also die Rechnung von der Musikindustrie geht ja auch nie auf. Also die kommen dann immer ja mit, wie viel Geld irgendwie in eine Flöte geht durch irgendwie illegale Downloads. Nur die Überlegung, ob die Leute tatsächlich das überhaupt je gekauft hätten, das macht man nicht. Ja. Übrigens habe ich jetzt gerade ein super Beispiel gehört in einem Podcast. Inzwischen gibt es auch so private File-Sharing-Plattformen. Und das ist noch krass, das funktioniert so. Das funktioniert nur über Einladung. Ja, ja. Und wir sind auch gerade eingeladen worden. Also das sind wirklich so, das ist wirklich so High-End-Zeug. Und wenn du eingeladen wirst und der dich einlädt, dich nicht wirklich kennt, dann macht er mit dir ein Interview. Anscheinend, also jemand hat das geschildert, ein zweistündiges Interview, also online natürlich, wo getestet wird, ob du auch wirklich eine Ahnung hast von dieser Materie. Mhm. Also alles so BitTorrent-Fragen, bla bla, bis so, weißt du, wie man erkennt, ob jetzt das Flak File, ob jetzt das wirklich ein Original, ein richtiges Flak ist oder ob das ein MP3 ist, das einfach auf Flak irgendwie gemacht ist. Und erst wenn du den Test bestanden hast, kommst du überhaupt rein. Und jetzt musst du aber hören, was eben passiert, wenn irgendjemand es vergibt, also wenn irgendjemand darauf Scheiße macht oder eben irgendwie schlechte Files auflässt, verantwortlich. Dann wird nachher der ganze Invite-Tree wird gesperrt. Yes. Das heisst, dass du, wenn du jemanden einlädst, musst du wirklich 100% sicher sein, dass das jemand ist, der weiss, wie man mit dieser Plattform umgeht und was er dort macht, weil sonst bist du wieder weg. Wir haben jetzt aber einfach so eine Einladung bekommen. Okay. Jetzt habe ich da aber fast ein bisschen Angst. Ja, also ich weiß ja nicht, ob das überall das ist. Also ich weiß jetzt nicht, was das ist. Also das wird das wahrscheinlich. Also das gibt es natürlich auch ganz viel. Das ist jetzt einfach also ein. Man muss ja auch, also jetzt dort, wo wir jetzt die Einladung bekommen, dort muss man schon auch aktiv sein und auch selber noch Inhalte verteilen. Das ist BitTorrent-Prinzip. Genau. Ja, das macht ja, also das finde ich ja, macht ja Sinn. Das macht absolut Sinn, oder? Das ist jetzt eine gute Person, die uns eingeladen hat, kennt uns ja auch. Also von dem her. Ja, aber ob das mit dem Invite-Tree, ob das komplett gelöst ist, das ist die spezifische Plattform. Ja. Also. Und das ist aber auch, ja eben. Und das sind natürlich wieder andere Geschichten, obwohl, aber ich kann es sagen, ich meine, das sind ja wirklich, das sind Musik-Afficionados. Das sind wirklich Leute, die wollen irgendwie die möglichst die lossless Files haben und die haben irgendwie, was auch nicht, was für Anlagen die haben Und die Wendy sind das einfach wirklich Freaks, oder? Jetzt ist die Frage dort, wo man sich wirklich stellen kann. Ja, würde so ein Freak, der wäre doch durchaus gewählt, auch ein Abo zu machen, für weiss er wie viel Euro im Monat, und wo er nachher einfach saugen kann. Ja. Das würden die Leute machen. Da muss man einfach gute Plattformen irgendwie erst zur Verfügung stellen. Ja. Und dann wird das auch gemacht. Dann mache ich jetzt wirklich einen Weg. Wenn es einfach ist, oder? Der Punkt ist ja immer, irgendwie, das Internet bietet Möglichkeiten für alle. Ja. Und das ist ja dann auch schön daran. Man hat ja dann auch immer das Gefühl, aber ja, es gibt sicher noch die kostenlose Version davon, oder? Dann sucht man und vergeudet Zeit und Stunden. Und das ist schon lustig, oder? Dass man zahlen für den einfachen Weg. Die Überlegung muss gemacht werden. Mhm. Nicht zahlen für das Endprodukt, sondern zahlen für den Weg. Ja, genau. Ja, aber also das ist wirklich, ich staune halt auch einfach, wie ideenlos man zum Teil ist. Ich meine, jetzt im Moment wird halt auch so, ist das zum Beispiel bei Twitter ist das auch ein Thema, also um wieder jetzt auch auf das zurückzukommen, also auf Dienst. Ich meine, Twitter hat kein Geschäftsmodell, schlicht und einfach nicht. Die verdienen Zeit, die es gibt, verdienen die kein Geld, wie auch, oder? Also, wenn du zahlst nicht als User und sie haben keine Werbung. Und jetzt ist natürlich auch, jetzt stellt sich die Frage, ja, was passiert? Also, tun sie einfach jetzt irgendwie das mit Werbung voll pflastern? Oder eben irgendwie zum Bezahlmodell gehen? Also, und ich glaube eben schon, Zukunft ist ein Bezahlmodell. Das macht einfach Sinn. Da hast du wirklich schöne Plattformen. Dort sind dann auch wirklich irgendwie nur die Leute, die wirklich dort sind. Und wo du gute User-Interfaces hast, wo du immer sicher kannst sein, dass mit deinen Daten nicht Schindel getrieben wird, weil das Geschäftsmodell ist eben wirklich, der User zahlt dafür, also du bist der Kunde, und zu dem muss man schauen. Und ich glaube, es führt wirklich die ganze Geschichte für zu solchen Sachen. Ich denke auch, das Problem ist natürlich einfach, wie so, weißt, irgendwie... Dass es so etwas anderes wird, sie wahrscheinlich wird es schon geben. Es wird dann nachher irgendwie... Die Übertragung muss dann doch noch genug klein sein, dass es wirklich erschwinglich ist, eigentlich für jeden. Und das andere ist, er darf nicht zu klein sein, eben was nicht kostet, hat nicht wert. Oder? Da ist, denke ich, schon sind Preisfragen, gibt es da schon. Und da kann ich mir natürlich auch so... Sachen von das Modell vorstellen, wie irgendwie, ich sage jetzt so, wie es jetzt halt bei den Apps so ein bisschen üblich ist, so In-App-Käufe, oder? Dass man vielleicht nur das Grundmodell zahlt und kann man die Grundmodelle haben. Das finde ich aber irgendwie nicht so cool. Ich habe auch nicht so Freude daran, ich aber nicht so geil. Schlussendlich gibt es ja den gleichen, ich sage jetzt bei gewissen Sachen, oder? Ja, also macht es durchaus Sinn, ich sage, würden wir jetzt mal Facebook nehmen, oder? Du hast ein Grundmodell, hast du innen, das, was du jetzt kannst. Satellite teilen, Inhalte teilen, bla bla bla. Und dann gibt es natürlich weitere Funktionen, wie zum Beispiel das Farbungslayout oder irgendwie Games-Zeug und Sachen. Und da fände ich jetzt das durchaus sinnvoll, wenn man jetzt so Sachen vielleicht noch einmal halt eben wie im Facebook kaufen. Ja, oder dass du irgendwie, oder? Ich sage jetzt mal, so jemand wie ich, wo jetzt irgendwie sagt, jawohl, ich wollte jetzt für Mikroanalysen auch irgendwie noch eine Seite haben. Genau, so, dass ich sage, okay, ich bin jetzt auch irgendwie... Jetzt im weitesten Sinne sind wir Pro-User und um Nutzen, die das auch anders nutzen, aber als Kommunikationsmittel, auch für eine bestimmte Sache. Ich meine, und du sagst, okay, dann zahle ich irgendwie. Das ist dann auch Eigenwerbung, oder? Das tue ich eigentlich schon lange, weil Facebook ist eigentlich der ideale Träger für Eigenwerbung. Ja. Für Sachen, die du kannst machen. Und ich meine, das ist ja perfekt, weil es kostet nichts. Und ich habe jetzt hier einen symbolischen Betrag von einem, keine Ahnung, von Dollar pro Monat, würde das durchaus Sinn machen, dass du jetzt eben Plattformen, weitere Homepages etc. halt, die sind dann halt mit einem kleinen Betrag kostenpflichtig. Und das würde auch durchaus Sinn machen, weil Werbung kostet und Facebook kostet sie nicht. Aber eben wenn wir schon jetzt so ein bisschen bei Zahlgeschichten sind, ist noch interessant. Ich weiß nicht, inwiefern du dich schon mit so alternativen Bezahlmethoden auseinandergesetzt hast, zum Beispiel so Flatter oder so. Nein. Das sind ja, das ist wirklich, das ist eine witzige Geschichte. Also, das ist auch etwas, das in Deutschland inzwischen recht gut funktioniert. Also vor allem jetzt gerade in der Blog- und Podcast-Welt. Vielleicht schnell erklären, Flatter, also schreibt man F-L-A-T-T-R, also das kommt so von also jemandem schmeicheln und irgendwie was auch noch, keine Ahnung. Und das funktioniert so, das ist eine schwedische Geschichte, das ist vom ja, ist der Peter Lundi oder Sundi, der die Pirate Bay Geschichte gemacht hat, der hat das irgendwie entwickelt. Und das Prinzip funktioniert so, du machst dir einen Flutter-Account und kannst nachher dir sagen, wie viel Geld du im Monat ausgeben willst. Also das heisst, ich mache dir ein Beispiel. Du findest, okay, ich will 10 Euro im Monat ich mit Flatter irgendwie anderen Leuten geben. Dann könntest du jetzt, das Idealmodell wäre, dass du sagst, okay, dann zahle ich doch jetzt mal für ein Jahr 120 Euro ein. Stell noch dann ein, okay, 10 Euro im Monat. Okay. Jetzt funktioniert es so, jedes Mal, wenn ich irgendwie online in einem Flatter-Button über den Weg laufe, den ich bei mikroanalyse.net natürlich auch eingebaut habe, und du findest, hey Mann, das ist irgendwie eine coole Geschichte, oder das irgendwie, mir hat der Blog gefallen, nice. Oder mir hat der Podcast gefallen, dann kannst du wieder draufklicken, dann tust du sozusagen flattern. Dann gehst, yeah. Und am Ende, sondern so individual Founding. Ja, und nicht funktioniert. Das Prinzip ist so, dass ich sage jetzt mal, ich habe im Monat, ich mache jetzt eine einfache Rechnung, ich habe im Monat 10 Sachen geflattert. Entweder auf dieser Webseite oder ich finde es fast noch einfacher auf der Flatter-Seite selber das Zeug flattern, muss ich wirklich sagen. Also, dann kommt nachher jeder von mir, also wird nach den meine 10 Euro, wird durch die 10 Flatter-Klicks von mir geteilt. Also das würde nachher heissen, von mir kommt nachher jeder von diesen Einzelnen kommt 1 Euro über. Mhm. Wenn ich natürlich in mehr ich flatter, du kannst übrigens einen Flatter-Button immer nur einmal pro Monat anwählen, also du kannst nicht irgendwie jemanden zuflattern. Aber je mehr ich natürlich flattere, umso kleiner sind die Beträge, die nachher der Einzelne von mir überkommt. Wenn ich nur einmal flattere, dann kommt nachher die Person dann auch weniger 10 Euro über. Ja. Das ist natürlich dann auch ein bisschen zufällig, also wie fest dass du nachher dort unterwegs bist oder nicht. Finde ich aber noch eine recht coole Geschichte. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass es Leute gibt, die sich mit dem können sie Einkommen machen können. Also der Tim Pritlove, der Podcast-König von Deutschland, der macht sich tatsächlich so ein Einkommen. Der hat, ich habe das auf Facebook mal gepostet gehabt. Ich werde das sicherlich auch wieder posten, in den Shownotes, einen Link drin tun. Und so wirklich recht detailliert beschreibt seine letzten 2 Jahre auf Flatter, also wo er dabei ist. Wie sich das so entwickelt hat und wie es läuft. Und inzwischen macht er, glaube ich, wirklich etwa 2100 Euro oder noch mehr, glaube ich, wirklich mit Flatter im Monat. Mit halt all seinen Podcasts etc. Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Er sagt halt einfach, es gibt auch im Podcast-Universum, und da rede ich jetzt wirklich von diesen freien Podcasts, gibt es auch andere Modelle, also Modelle mit Sponsoring etc. Das funktioniert auch, aber er sagt, ich finde es nämlich so sympathisch, er sagt, durch das ist er aber auch komplett frei. Also das heisst, du hast überhaupt keine, du hast niemanden im Hintergrund, der dir irgendwie vielleicht einmal sagt, du, aber sorry, das kannst du irgendwie so nicht bringen, also so kannst du es nicht machen, sondern nein, kannst du wirklich, du kannst machen, was du willst, und du hast halt die Community, was ich gut finde, und sagt mal, mach ich flattere dich. Also, das ist schön, ja. Und dann kommt das so von Herzen, oder? Das ist so Geld, das man so gerne gibt. Ja, also, und es sind wirklich, also du kannst wirklich mit kleinen Summen dort auch, es gibt aber eine Mindestsumme, die kannst du verflattern. Ich weiss jetzt nicht, ob das bei 5 Euro im Monat ist, oder ob das sogar die 10 sind. Aber das sind ja wirklich auch nicht so, das sind ja nicht so grosse Beträge. Also ich finde wirklich, also zu sagen mal, also mir ist irgendwie 10 Euro im Monat ist mir es wert für, jetzt zum Beispiel gerade jetzt die Podcaster, oder wir haben auch mit Korsett, haben wir auch unsere Sachen, auch bei Flatter drauf, ich habe KTV auch bei Flatter drauf, aber das hat mir niemand irgendwie angeklickt. Und das ist schon auch, also ich möchte jetzt auch mit dieser Podcast-Geschichte, mit der Mikroanalyse auch ein bisschen auf solche Modelle hinweisen, also ist für mich schon noch relevant irgendwie auch solche Modelle zu besprechen, auch mit Leuten, auch mit anderen Leuten, wo ich da so in Planung bin, wie die das können. Ich finde, das sind wirklich spannende Geschichten, die auch wirklich einen Hintergrund haben, wo über das ist irgendwie noch witzig rausgehen. Das sind wirklich alternative Bezahlmodelle, das ist wirklich eine alternative Methode zum Geld verdienen für Sachen, die man macht. Also, man tut ja etwas produzieren, bist du ein Musiker oder du bist ein Podcaster oder ein Blogger oder ein Dienstleister. Ja. Wie ein Digitaler. Und anstatt, dass du irgendwie sagst, also du kannst ja gleichzeitig auch noch ein anderes Bezahlmodell haben, aber gleichzeitig kannst du sagen, mal, ich habe hier einen Flatter-Account und du den Button auch wirklich schön, also du den anstreuen und das so mit den Leuten in der Community kann sagen, mal, also das ist irgendwie, mir gefällt das da und dass dort irgendwie Geld fließt. Ich finde das wirklich noch recht spannend. Also ich finde auch die ganze Crowdfunding-Geschichte spannend. Also wie make it? Also das sind wirklich Modelle, wo halt... Und sie funktionieren ja. Und sie funktionieren, ja. Also ich glaube, wir sind einfach in der Schweiz immer noch ein bisschen hinten drin. Klar, unser Markt ist natürlich auch ein bisschen kleiner. Also ich denke jetzt auch mit dem... Schweizer ist ein bisschen zurückhaltend. Genau. Also, natürlich auch so ein bisschen, man sieht ja auch, der Schweizer bloggt selten, er ist selten auf Foren aktiv vertreten. Der Schweizer hat gerne, dass es die anderen machen und er lässt gerne sich davor, dort aber er ist selber selten dabei. Ja. Ja, das ist schon noch etwas, was bei uns... Also es anders muss kommuniziert werden, oder? Es also, ist übrigens eben, also wenn man zum Beispiel auf die ganzen Podcasts, auf die ganze Podcast-Szene kommen kann, also in der Schweiz gibt es ganz, ganz wenig sättige Podcasts, wie das, was ich jetzt so ein bisschen vorhabe. Also das ist wirklich... Also wenn man bei iTunes, beim Podcast bezeichnet, Schweiz sagt, wie ich das am Anfang schon gesagt habe, das sind fast ausschließlich Radio 2 Verwertung. Also, da gibt es so lustigerweise so freie Kirchengeschichten, auch normale Kirchengeschichten. Das finde ich übrigens auch noch interessant. Also, dass zum Beispiel halt wirklich, ich habe die Dauer gefunden, irgendwie ein Pfarrer, der seine Predigten als Podcast anbietet. Ich meine, wenn du schon, dann hätte schon ein Mikrofon, dort noch irgendwie ein Aufnahmegerät anhängen, ist nicht so eine Geschichte. Oder einen Field Recorder aufstellen und das nachher, ich meine jetzt, ich als unreligiöser Mensch, ich kann mich auch auf Mikroanalyse als Atheist bezeichnen, was ja auch stimmt, interessiert das natürlich nicht, aber ich glaube, einfach zum zeigen, dass es gibt irgendwie auch neben dem Radiozeug auch noch andere Modelle, aber es gibt ganz, in der Schweiz gibt es ganz, ganz wenig und das ist ja auch ein bisschen, ich habe das am Anfang, ich habe das auf der Webseite, steht das auch relativ klar, das ist wirklich ein Experiment. Also ich versuche jetzt das mal zu machen, ich habe jetzt auch schon ein bisschen nächste Gesprächspartner, bin ich schon im Kontakt und wollte jetzt wirklich schauen, ob das wirklich funktioniert, auch irgendwo eine gewisse Öffentlichkeit halt zu erreichen und dort dann eben, also ich schreibe das ja auch, also das hat ja durchaus damit zu tun, dass ich finde, es gibt spannendes Zeug, wo es sich lohnt, sich das anzuschauen, wo es sich halt also auch lohnt, sich auch irgendwie darüber zu reden, auch mit Leuten, die irgendwie mit dem vielleicht Erfahrung gemacht haben, oder eben nicht, wie zum Beispiel Flatter oder wie Make It. Und die Sachen sind spannend. Aber das ist schon noch interessant, was du sagst, also was den Schweizer anbelangt. Ich bin, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht zu viel sage, weil ich da persönlich ein bisschen involviert bin. Aber ich habe die Aussage gehört von einem Schweizer Filmemacher, der auch über We Make It seinen Film angeboten hat, wo öffentlich gesagt hat, ja, aber das ist ja auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen grusig, man muss man so ein bisschen, das ist so ein bisschen betteln. Und dann muss ich sagen, ja, nein, aber hallo, also das ist doch völlig, also schon nur, klar, vielleicht ist das in der Mehrheit der Schweizer, wird das so empfohlen, aber wenn du selber als Produzent von etwas und dein Produkt wie We Make It irgendwie anbietest und dort willst du Geld holen, wenn du selber schon die Attitüde so hast, ja, wodurch führt denn das? Also, da muss man doch einfach sagen, hey, das ist eine extrem coole Geschichte, um irgendwie Geld zu generieren. Das ist ein neues Modell. Das ist ein neues Modell, wo man mit kleinen Beträgen irgendwie schon helfen kann. Klar, also, das ist doch nichts grusig, das hat nichts mit Betteln zu tun. Also ja, so ist der Schweizer ein bisschen. Der Schweizer wird ja alles immer alleine arbeiten, alleine können. Das sind, also wenn ich jetzt auch nicht nur vergleiche, in Deutschland ist ja die Podcast-Welt viel farbiger, die Landschaft ist ganz anders, oder? Also, nicht nur in diesem Bereich, sondern ich sage jetzt auch nur für Tutorials, oder? Foren, Bloggen, das ist, das machen viele, das ist auch der totale Groove, denke ich jetzt mal, von der Jugend, oder wie viele kleine Mädchen dann noch schon irgendwelche Schminktutorials machen, das ist in der Schweiz noch nicht angekommen. Ja. Und da müssen doch die Leute einfach, und ich finde es auch toll, eben, dann finde ich auch schön, dass du das machst, weil das ist doch einfach gut, wenn mal einen anfängt und das mal so ein bisschen man kommt dann auch auf Ideen, wenn in einer Klasse, von, in einer 6. Klasse voll Mädchen drei Tutorials machen, dann ist die Chance gross, dass die fünf andere das auch noch machen. Wenn niemand kennt, der so etwas macht, macht man das nicht. Ja, und ich finde auch, ich finde es schön, wenn man das so reinhält, oder? Und auch mal sagt, hey, eine Hexerei ist es nicht. Es braucht nicht eine grosse Anfangsinvestition. Das kriegt man her mit den gängigen Mitteln, die man hat. Und wenn es am Schluss noch das Handy ist, das gefilmt wird, wenn das irgendwo auf einem Stativ steht, ist das auch nicht alle das Gräusigste überhaupt zum Anfang. Man muss einfach mal so den Mut aufbringen, anzufangen. Und ich glaube, dort haben viele Schweizer den Mut nicht, weil vielleicht auch der Markt irgendwie um ist, wo man kann sagen, ich kann mich ja bedienen. Mm. Muss ich jetzt noch selber auch? Es ist natürlich schon ein Problem, und ich denke, das wird auch ein Problem bei dem Podcast sein, dass der Markt einfach sehr klein ist. Also, wenn man denkt, in Deutschland hast du irgendwie 80 Millionen Leigen, dann kannst du noch die ganze Deutschschweiz dazunehmen, die das auch hören kann, und alle Österreicher kannst du auch dazunehmen. Das heisst, der Markt ist natürlich gigantisch gross im Vergleich zu der Deutschschweiz, wo, ich meine, wie viele Einwohner hat die Deutschschweiz? Irgendwie so gefühlte 4 Millionen oder so, oder? Höchstens, ja. So etwas um das herum. Also, das ist natürlich sehr, sehr klein. Also, beim gesprochenen Wort ist das natürlich beschränkt. Lustigerweise, aber ist es auch wirklich. Das ist ein Vorteil bei Text, also dass unsere Sprache oder nicht irgendwie. Also, dass man Mundart nicht schreiben kann, sondern halt auf Hochdeutsch muss schreiben. Aber auch dort, also, an der Blog-Szene ist irgendwie so. Ja, also ich glaube, also man kann mich gerne aufklären, also ich bin auch durchaus, also ich bin auch interessiert daran, dass einmal Sachen einem auch nicht getragen werden, aber die ist auch sehr klein, also und ich glaube einfach, es ist wirklich wichtig, dass man neben den grossen Medien, also die Informationen, die man von den grossen Medienhäusern überkommt, wo ja, das ist ja nicht schlecht, also überhaupt nicht, also, aber dass man irgendwie auch, wenn man schon die Möglichkeit hat, so einfach irgendwie auch Informationen oder auch Meinung nach außen zu geben, dass man das auch nützt. Also, und es ist wirklich nicht so schwierig. Und ich glaube, dass das... Ich glaube, das ist alternatives Wissen, oder? Ja, das macht immer Sinn, oder? Neben Mainstream-Wissen vorbei, irgendwie Inhalt manchmal besprechen, manchmal auseinander, vielleicht ja. auf eine ganz neue Art, mit ganz anderen Erfahrungen, in einem ganz anderen Kontext. Das macht immer Sinn, finde ich. Yeah. Weil, es ist immer etwas anderes, sehe ich jetzt die Werbung im Fernsehen von einer super neuen Pulsur oder lese ich einen Erfahrungsbericht von jemandem. Yeah. Das ist definitiv. Und ich glaube, also ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Also, ob das tatsächlich auch gelöst wird, das ist natürlich auch die Frage. Also, inwiefern man es schafft, da wirklich irgendwie relevante, interessante Themen überzubringen. Ich muss vielleicht jetzt noch anfügen, also im Moment ist die Idee ein bisschen die, dass ich wollte, ich tue jetzt mit verschiedenen Leuten das ein bisschen testen. Also das heisst, schon ein paar Sachen sind schon so abgemacht, ein paar Leute sind auch schon angeschrieben. Da wird sicher so sein, dass es Ausgaben wird geben, wo wirklich reine, wo Talks sind, wo man über jenste Sachen reden kann. Ich denke, das wird... Jutta. Wie heute. Ja. Ja gut, wir sind jetzt schon sehr spezifisch gewesen. Also weißt du, wenn ich mehr irgendwie sehe, dass man wirklich irgendwie auch über Gossip kann reden, über irgendwie ich habe mich irgendwie an der Mikrokasse aufgeregt wegen dem und bla bla. Also dass man wirklich, dass es solche Tagrunden wird geben. Also ich denke, mit dir könnte man das wirklich in einer nächsten Ausgabe gerne mal machen. Also wo man weniger jetzt irgendwie so über zwingend über Podcasts und irgendwie Internet und bla bla redet, sondern wo man wirklich so ein bisschen einfach so ein bisschen normales Leben irgendwie ein bisschen erzählen. Dann aber ist auch wirklich geplant, dass ich auch Leute treffe, wo es wirklich spezifisch um irgendwie darum geht, was machen die, wie stehen die, also wo es um ihre Arbeit geht etc., wo sehr spezifische Themen auch behandelt werden, dort natürlich sicher auch mit einem Schwerpunkt sicher auch auf Internet dann auch so Musikgeschichten. Also ich meine, ich bin ja sehr musikaffin, zwangsläufig, oder das, was ich so mache als VJ etc., als Veranstalter. Was ich sicher auch machen ist so ein bisschen wissenschaftliches Zeug, also wenn ich Leute treffe, die in Wissenschaften tätig sind, um solche Sachen ein bisschen näher bringen. Aber eben, es ist ein Versuch, es ist ein Experiment, wo man auch verschiedene Modelle von Podcasts, wo ich verschiedene Modelle ausprobiere und dann wird sich dann ein bisschen weisen, wie sich das Ganze entwickelt, ob das wirklich irgendwie angenommen wird oder nicht. Wenn das nur 5 Leute hören, ist das ein bisschen doof. Aber ich finde es jetzt schon mal gut, dass wir jetzt die ganze Geschichte mal gestartet haben. Es gibt eine Webseite, mikroanalyse.net heisst die. Dort drauf kann man alle Podcasts anhören. Dort drauf sind dann auch Shownotes, Links etc. Dann kann man das Ganze nicht sogar schon bei iTunes abonnieren. Also wenn es bei iTunes drauf ist, dann kann man es auch mit Instacast abonnieren. Also von dem her, die ganze Sache ist jetzt losgetreten und ich würde sagen, wir treffen uns wieder, Laura, ja. Und machen den Gossip. Auch eine Leitung voll wieder. Genau, Gossip. Mhm. Dann kannst du deine Jogging-Geschichte erzählen. Und, genau. Und irgendwie... Wir müssen mal thematisieren, wie das ist als Frau, wenn man geht joggen und unter einer Horde Bauarbeiter vorbei muss joggen. Das ist übrigens ganz schnell. Darum möchte ich dich unbedingt als, als Tourgast haben. Weil was ich schon ein bisschen sehe, ist, jetzt in der deutschen Szene, das ist sehr, sehr, sehr männerlastig. Das muss man echt sagen. Also was es gibt, ich habe die zwar noch nicht gehört, das sind dann aber wirklich so feministische Podcasts, ja. Aber so ein Talk, wo auch irgendwie eine Frau dabei wäre, habe ich bis jetzt wirklich keinen einzigen gehört. Oh. Also das ist sehr eine männerlastige Geschichte, wie halt natürlich das Internet halt sowieso auch sehr eine männerlastige Geschichte lang war. Ist. Ändert sich jetzt auch, aber ich glaube, das ist etwas, was mich wirklich interessiert und ich auch cool finde, auch irgendwie so eine Frau als Gesprächsgast zu haben, wenn das jemand ist wie du, wo sich doch auch anständig artikulieren, umso besser. Joggen, auch Baustellenmänner, die können sich nicht anständig artikulieren. Ausdrücke tief tun. Das tun wir beim nächsten Mal, tun wir das thematisieren. Ich würde sagen, wir machen gerade nachher den Termin ab. Ja gut, also, wir haben jetzt doch schon mehr, ja, vielleicht eineinhalb Stunden geredet. Das reicht für das erste Mal. Ich hoffe, dass das einigermaßen interessant war. Geht auf mikroanalyse.net, schaut euch Flatter an, macht euch einen Flatter-Account und dann mich anständig flattern, dass da ein bisschen Geld reinkommt, obwohl das natürlich nicht... Das weiterhin machen. Obwohl das natürlich nicht die Hauptabsicht ist. Aber ich bin gespannt, ob das irgendwo funktioniert. Ja, das wär's gewesen. Tschüss zusammen. Tschüss.